Der Hase, den Ben Tall Chief gewonnen hat, erkrankt an Räude. Glenn Belsnor war immer noch auf der Suche nach Roberta Rockingham, als er die kleine Gruppe müde auf die Siedlung zukommen sah. Die Expedition war zurück. Fraser und Fuck, Maggie Walsh, Russell, der Neue, Mary und Seth Morley. Alle waren sie da. »Ich denke«, sagte Fraser nach einer Weile, »wir werden uns einen neuen Anführer suchen müssen.« Belsnor blickte in die ausdruckslosen Gesichter der anderen. »Ich musste ihn erschießen. Er hätte uns sonst alle umgebracht. Wissen Sie, ich glaube, dass Fraser recht hat. Wir brauchen einen neuen Anführer.« Morley wandte sich Bubble zu. »Wo ist seine Waffe?« »In Tonys Zimmer«, sagte der Arzt. Belsnor entfernte sich von der Gruppe, so unauffällig wie möglich, und lief in Richtung Toni Dunkelwelts Quartier. »Haltet ihn auf!« rief Bubble plötzlich. Fuck, Fraser, Morley und Bubble rannten Belsnor nach und holten ihn schließlich ein. Er blieb stehen. Die vier hasteten über die Veranda und verschwanden in Tonys Zimmer, während Russell bei Belsnor und den beiden Frauen blieb. Kurz darauf kam Morley mit der Pistole in der Hand wieder heraus. »Was ist, Russell?« fragte er. »Glauben Sie nicht, dass es richtig war, seine...« »Gebt ihm die Pistole zurück«, fiel ihm der Ökonom ins Wort. Überrascht blieb Morley stehen. »Danke«, sagte Belsnor zu Russell. »Ich kann ein wenig Unterstützung gebrauchen.« Er wandte sich Morley und den anderen zu, die inzwischen ebenfalls auf die Veranda herausgetreten waren. »Ihr habt ihn gehört, also gebt mir das Ding. Sie ist ohnehin nicht geladen. Ich habe die Patronen herausgenommen.« Er streckte die Hand aus und wartete. Langsam kam Morley die Stufen der Veranda herunter, die Waffe fest umklammert. »Sie haben jemanden damit umgebracht.« »Er musste es tun«, sagte Russell. »Ich werde die Pistole behalten«, beharrte Morley. »Ja, mein Mann wird unser Anführer sein«, meldete sich Mary unvermittelt zu Wort. »Das halte ich für sehr vernünftig. Ihr werdet mit ihm zufrieden sein. Schon in Tekel-Ufasin hatte er eine höchst verantwortungsvolle Stellung inne.« Belsnor sah Russell an. »Warum helfen Sie mir eigentlich?« »Weil ich weiß, was geschehen ist. Dass Sie es tun mussten.« »Hören Sie, ich werde mit den anderen reden. Vielleicht gelingt es mir...« Russell brach ab. Belsnor fuhr herum. Ignaz Thug hielt nun die Pistole in der Hand. Offenbar hatte er sie Morley entrissen. Und mit einem verzerrten, leeren Grinsen im Gesicht zielte er damit auf Belsnor. »Geben Sie sie zurück, Thug«, rief Morley. Auch die anderen beschworen den Jungen, schrien ihn an. Thug blieb ungerührt. »Jetzt bin ich euer Anführer. Mit oder ohne Wahl. Ihr könnt mich ja wählen, wenn es euch Spaß macht. Aber es hat keinerlei Bedeutung. Fraser, Morley, Bubble, ihr geht rüber zu den anderen. Aber kommt mir nicht zu nahe.« »Sie ist nicht geladen«, wiederholte Belsnor. Morley war am Boden zerstört. Sein Gesicht war starr und blass. Er wusste, es war seine Schuld, dass Thug jetzt die Pistole hatte. »Ich weiß, was zu tun ist«, sagte Maggie plötzlich. Sie griff in ihre Tasche und zog das Buch heraus.